Damit man die Juden nicht mehr erkennen sollte, mischten sie sich unter das Volk. Sie tauchten in den verschiedensten Berufen auf. Sie wurden Kaufleute und Börsenmenschen, wurden Ärzte und Rechtsanwälte, wurden Politiker und Parteiführer. Nun taten sie auf einmal so, als ob sie selbst nicht mehr wüssten, dass sie Juden waren. Sie taten so, als ob sie ihr neues Vaterland über alle Maßen liebten. Wie das Chamäleon je nach Bedarf seine Farbe ändert, so änderte der Jude nach außen hin seine Gesinnung. Viele Völker ließen sich dadurch täuschen. Sie glaubten, aus dem fremden Einwanderer sei nun plötzlich ein echter Deutscher oder ein echter Italiener oder ein echter Franzose geworden. Aber das ist nicht wahr. In seinem Herzen wird der Jude immer nur Jude sein. Und er bleibt ein Jude, selbst wenn er Ministerpräsident eines Landes würde, denn ein Chamäleon bleibt ein Chamäleon und ein Jude bleibt ein Jud. Viele Juden gehören heute nicht mehr der jüdischen Religion an. Sie haben sich taufen lassen und sagen nun von sich, sie wären jetzt katholisch oder evangelisch. Sie laufen sogar mit bei den Prozessionen, tragen brennende Kerzen und beten dabei recht laut, damit ja niemand merken soll, dass sie Juden sind. Wie das Chamäleon je nach Bedarf seine Farbe ändert, so wechselte der Jude seinen Glauben. Viele Völker ließen sich dadurch täuschen. Sie glaubten, dass ein Jude, der sich taufen ließ, nun plötzlich kein Jude mehr sei. Sie glaubten, dass ein Jude, der zum christlichen Glauben übergetreten war, alles Jüdische abgelegt habe. Sie glaubten, dass aus jüdischen Gaunern plötzlich Engel geworden seien. Der Jude wechselt wohl seinen Glauben in seinem Herzen, aber bleibt er Jude. Und er wird Jude bleiben, selbst wenn er sich 100-mal taufen ließe, denn ein Chamäleon bleibt ein Chamäleon und ein Jude bleibt ein Jud. Im nationalsozialistischen Deutschland wurde die Macht der Juden gebrochen. In zahlreichen anderen Ländern erließen die Regierungen Gesetze gegen das Judentum. Überall in der Welt beginnt ein Erwachen. Die Zahl der Judengegner wächst von Tag zu Tag. Wer aber nun glauben wollte, die jüdische Gefahr wäre damit beseitigt, befindet sich in einem furchtbaren Irrtum. Wie das Chamäleon je nach den Bedürfnissen seiner Lage Farbe und Körpergestalt ändert, so versteht es der Jude, sich in Zeiten der Not meisterhaft zu tarnen. Gerade deshalb müssen die Völker der Welt heute ihre Augen besonders offen halten. Nur dann wird es dem jüdischen Chamäleon, diesem teuflischen Meister der Maske, nicht mehr möglich sein, die Welt wieder zu täuschen.